Rashomon, ein Hörspiel von Walter Hilsbecher, nach einer altjapanischen Novelle. Ich bin Turasako Akinawa, ehemals Richter im Lande Higo in Kyushu und lebe jetzt hier im Kloster der Mönche von Takasago, um mich auf den Tod vorzubereiten. Vom Kloster herab blicke ich auf die Bucht von Takasago, sehe über die Kiefern hinweg die Wellen des Wassers sich kräuseln. Frühling liegt in der Luft. Ich habe vieles erlebt. Mein Beruf hat mich an vielen Menschenschicksalen teilnehmen lassen. Es war meine Aufgabe, Untaten zu sühnen, Rätsel zu lösen. Ich glaube nicht, dass ich das Rätsel des Menschen gelöst habe. Wenn ich dem Spiel der Wellen weit unter mir zusehe, wird es mir scheinen, als gleiche es dem Spiel dieser Welt. Das Alter, der Frieden des Klosters, das löst ab von der Welt. Milde breitet sich aus. Man lächelt über das, worüber man sich früher ereiferte, obwohl das Ereifern schon meinem Stand widersprach. Ich hatte zu richten, mit gelassener Strenge. Nicht immer fiel mir Gelassenheit leicht. Doch wie gesagt, von alledem löse ich mich jetzt ab. Nur gelegentlich kommt noch Erinnerung herauf. Weniger an mein eigenes Leben als an die Leben, mit denen mein Beruf mich verstrickte. Ich war mein Beruf. Ich war ein Knoten im Netzwerk der Fälle, das mir die Wirklichkeit knüpfte. Das Rätsel des Menschen, der Welt, es wuchs mit dem Netz. Und es blieb der Zeitpunkt nicht aus, an dem mir einfall, mir, dem Richter, zum eigenen Fall wurde. An diesen Fall denke ich jetzt. Man hatte im Gebüsch einen Mann aufgefunden, nicht weit von dem Weg, der von Sekiyama nach Yamashina führt. Ich habe den Namen des Holzfällers vergessen, den ich als Ersten darüber verhörte. Aber ich sehe noch sein braves, verstörtes Gesicht und höre ihn antworten auf meine Fragen. Ja, ich habe den Leichnam gefunden. Ich ging heute früh wie gewöhnlich in den Bergwald hinter meinem Haus, um Zedern zu fällen. Dort fand ich den Leichnam in einem Bambusgebüsch. Es war etwa 400 oder 500 Meter von der Yamashina-Straße entfernt, in einem öden Winkel, wo unter vielen Bambusen nur einige vereinzelte Zedern stehen. Dort lag die Leiche eines Mannes in hellbraunem Jagdanzug. Wie lag er denn, als Sie ihn fanden? Er lag auf dem Rücken, auf dem Schädel noch eine städtische steife Mütze. Und um die Leiche herum? Fiel Ihnen da etwas auf? Um die Leiche herum lagen welke Bambusblätter, die tiefrot gefärbt waren. Ich sah, dass er nur an der Brust verwundet war. Nur da hatte er einen Stich erhalten. Blutete die Wunde noch? Nein, nein, die Wunde blutete nicht mehr. Sie war schon ganz trocken. Auf ihr saß unbeweglich eine große Pferdefliege, die sich durch meine Schritte nicht stören ließ. Lag eine Waffe, ein Schwert oder sonst etwas Bemerkenswertes in der Nähe? Ein Schwert? Nein, nein, gar nichts. Oder doch, ja. Ein Strick lag an den Wurzeln der Zeder neben dem Leichnam. Ein Strick? Ja, ein Strick. Und, ach so, das hätte ich beinahe vergessen. Einen Damenkamm fand ich noch, ja. Nur diese beiden Sachen lagen in der Nähe des Leichnams. Aber ringsum waren die Gräser und die abgefallenen Blätter zertreten. Er hat bestimmt heftigen Widerstand geleistet, bevor er umgebracht wurde. Ein Pferd hatte der Mann nicht dabei? Ein Pferd? Ob er ein Pferd dabei hatte? Nein. Dahin, wo der Mann lag, führt man kein Pferd. Der Reitweg liegt vor dem Gestrüpp. Ich hatte den Befragten nicht in Verlegenheit bringen wollen. Ich hegte gegen ihn keinen Verdacht. Man lernt es, in Gesichtern zu lesen, aus Stimmen und Gesten seine Schlüsse zu ziehen. Erfahrung trägt einem eine gewisse Sicherheit zu. Erst später erkennt man, dass auch diese Sicherheit trügt, in einem größeren Sinne. Nein, auf die Frage nach dem Pferd hatte der Damenkamm mich gebracht. Wenn man annahm, dass der Mann seinen Weg in weiblicher Begleitung zurücklegte, dann lag die Vermutung nicht fern, er müsse ein Pferd mit sich geführt haben. Der Wanderprediger, der nach dem Holzfäller seine Aussage machte, bestätigte das. Ich habe den Mann, der tot aufgefunden wurde, gestern gesehen. Es war gegen Mittag auf dem Wege von Sekiyama nach Yamashina. Er ging zu Fuß nach Sekiyama und führte sein Pferd, auf dem seine Frau saß. Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen, weil es mit einem Schleier bedeckt war, der von einem breiten Basthut herabfiel. Was ich sah, war nur die wie Süßklee schillernde Farbe ihres Kleides. Das Pferd war ockergelb und, ich glaube, sehr glatt. Wie groß war das Pferd? 1,5 Meter hoch war es vielleicht. Aber in dieser Hinsicht bin ich nicht sicher. Ich bin ein Geistlicher und in weltlichen Dingen nicht sehr bewandert. Und der Mann, war er bewaffnet? Ja. Der hatte ein Schwert und auch Bogen und Pfeile bei sich. Ich erinnere mich noch genau an seinen schwarz lackierten Köcher, in dem vielleicht 20 Pfeile steckten. Keine Ahnung hatte ich gestern von seinem Schicksal. Aber das Leben der Menschen ist wie der Tau auf einem Blatt oder nur ein Blitz in der Nacht. Ich höre das oft, jetzt aus dem Munde der Mönche, bei denen ich lebe. Sie haben das Auf und Ab der Zeit in sich getötet. Sie leben ihr Leben als einen langen Augenblick. Sie haben ihren Geist von Wünschen geleert. Das Rad der Träume in ihnen läuft aus. Auch ich fühle seine Bewegung in mir erlahmen. Nur meine Gedanken sind noch mit Erinnerungen bebildert. Die Wünsche, die Gier. Meine Richteraufgabe zwang mich, über ihnen zu stehen. Aber die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, trugen sie nahe genug an mich heran. Ich sollte ihre Wünsche, ihre Begierden begreifen und ich sollte richten. Wie oft richtet ein Richter sich im Gerichteten selbst? Und wie oft ist er der schlechtere Richter, wenn es ihm nicht gelingt, zu begreifen oder wenn etwas in ihm gegen das Begreifen sich sperrt? Der Mann, den mir der Gerichtsdiener noch am gleichen Tag zuführte, ich sah ihn mit einer Mischung aus Abscheu und Staunen. Während ich ihn schweigend eine ganze Zeit musterte, blickte er mich trotzig, herausfordernd an. Ich fühlte, wie ich die Frechheit seiner Stirn, seiner Augen zu hassen begann. Ich hasste die Bewunderung, die mit dem Hass in mir aufkeimte. Und ich hasste meinen Hass. Die Geschwätzigkeit des Gerichtsdieners, der stolz war auf den Fang, den er getan hatte, war mir nur eine zusätzliche Qual. Sie fragen mich nach dem Mann, den ich festgenommen habe. Tja, der ist niemand anderes als der berüchtigte Räuber Tayumaru. Als ich ihn gestern erblickte, lag er allerdings stöhnend auf der steinernen Brücke von Awatagushi. Wahrscheinlich war er vom Pferd gefallen. Das war so abends gegen 8:30. Er trug einen dunkelblauen Jagdanzug und hatte das mit Schmuck besetzte Schwert bei sich. Wie damals, als es mir nicht gelang, ihn festzunehmen, als er entwischte. Auch Bogen und Pfeile führte er mit sich. 17 Pfeile mit Falkenfedern. Um den Bogen schlingt sich ein Lederriemen und der Köcher ist schwarz lackiert. Alles sieht aus, als ob es nicht zu ihm gehörte. Welche Farbe hatte das Pferd, das neben ihm stand? Ockergelb, mit einem ganz glatten Fell. Nicht wahr? Das da sind alles Dinge aus dem Besitz des Ermordeten. Dachte ich mir doch. Tja, welche Fügung des Schicksals dass ihn gerade dieses Pferd abwarf. Ich sah das Tier auf der anderen Seite der Brücke. Es weidete da auf den grünen Rändern der Straße immer noch die langen Zügel am Boden schleifend. Dieser Tayomaru ist übrigens unter den Räubern, die zurzeit in der Stadt hier umherstreifen, als ein abscheulicher Wüstling verrufen. Man sagt auch von ihm, er sei der Schuft, der im letzten Herbst die Pilgerin und das kleine Kind umgebracht hat, die im Bergwald hinter dem Toribetempel gefunden wurden. Wenn der Ritter von ihm ermordet worden ist, dann kann man sich schon denken, was er mit der Frau gemacht hat, die auf dem ockergelben Pferd saß. Verzeihen Sie meine unnötigen Bemerkungen. Ich möchte Sie nur dringend bitten, ihn auch darüber zu verhören. Es war mir nicht eilig, diesen Tayomaru zu hören, nun da wir ihn hatten. Ich zog es vor, die alte Frau aussagen zu lassen, die sich gemeldet hatte und die nun zerknittert, vergrämt, mit gerungenen Händen den Gerichtssaal betrat. Sie haben den Ermordeten gekannt? Er war der Mann meiner Tochter. Ist er hier aus der Stadt? Nein, er ist ein Ritter aus der Provinz Wakasa. Sein Name? Takehiro von Kanazawa. Wie alt? 26. Hatte er Feinde? Aber nein, er war sehr gut vom Gemüt. Man kann sich nicht vorstellen, wie er so großen Groll auf sich geladen haben soll. Wie heißt Ihre Tochter? Meine Tochter, Masago. Wie alt? 19. War sie glücklich in ihrer Ehe? Sie ist unnachgiebig wie ein Mann. Aber sie hat noch nie einen anderen geliebt als ihren Mann. Beschreiben Sie uns Ihre Tochter. Sie hat ein kleines, ovales Gesicht von dunkler Farbe und ein kleines Mal links am Augenwinkel. Und wohin war sie mit ihrem Mann unterwegs? Sie reiste gestern mit ihm ab nach Wakasa. Was hat er nur verschuldet, dass ihn ein so schreckliches Los treffen musste? Und was mag mit meiner Tochter geschehen sein? Wenn mein Schwiegersohn auch verloren ist, mit dem Verlust meiner Tochter werde ich mich niemals abfinden. Nicht nur meinen Schwiegersohn, auch noch mein liebes Kind. Es fällt schwer, den Hass der alten Frau nicht zu begreifen. Es fällt schwerer, die Wünsche, die ihr der Schmerz eingab, mit allen anderen Wünschen, mit der Gier dieser Welt, in einem Atem zu nennen. Die Mönche freilich würden sagen, auch die Angst um das eigene Kind sei eine Fessel. Wunschlos, furchtlos, bindungslos sein, darin allein liege Frieden. Ich ahne, was Sie meinen damit. Manchmal glaube ich, das Gefühl dafür zu haben, was es heißt, leidenschaftslos durch eine Welt der Leidenschaften zu gehen. An der Oberfläche bewegt, in der Tiefe voll Ruhe. Aber ich bin nicht sicher, ob heute, nach so vielen Jahren, nicht doch der Zorn in mir aufsprenge wie damals, als nach der Aussage der alten Frau dieser Tayomaru wieder vorgeführt wurde. Du gibst also zu, den Mann getötet zu haben. Und wo ist die Frau? Den Mann habe ich getötet, jawohl. Aber nicht seine Frau. Wohin ist sie denn dann verschwunden? Das weiß ich nicht. Fragen Sie mich nicht so hitzig. Was ich nicht weiß, kann ich nicht sagen. Auch wenn Sie mich foltern. Und das so scharf, wie Sie wollen. Außerdem, warum sollte ich etwas verschweigen, da ich ja doch in Ihrer Hand bin? Also, es war gestern, kurz nach Mittag, als ich das Ehepaar traf. Dabei tat ich einen flüchtigen Blick ins Gesicht dieser Frau. Der Schleier ihrer Kopfbedeckung flatterte zufällig im Wind. Es war nur eine Sekunde. Im nächsten Augenblick war ihr Gesicht wieder bedeckt. Vielleicht bildete ich es mir nur ein. Vielleicht lag es auch an dem flüchtigen Moment. Jedenfalls erschien mir ihr Gesicht wie das Gesicht einer Heiligen. Da entschloss ich mich, sie zu rauben, selbst wenn ich den Mann umbringen müsste. Das machte dir nichts aus, daran zu denken, dass du den Mann umbringen würdest. Ein Mann umzubringen, was dabei? Wenn man einen Mann schon die Frau raubt, dann bringt man ihn eben auch um. Dafür hat man sein Schwert an der Seite. Sie freilich, Sie brauchen dafür kein Schwert. Sie bringen um mit der Macht oder mit Geld oder auch mit heuchlerischen Worten. Sie müssen kein Blut vergießen, wenn Sie eine Frau haben wollen. Der Mann bleibt bei Ihnen am Leben. Aber begehen Sie da nicht doch einen Mord? Wer will schon entscheiden, wer von uns beiden verworfener ist, ich oder sie. Natürlich ist es nicht unangenehm, wenn man die Frau rauben kann, ohne ihren Mann umzubringen. Man ist ja kein Unmensch. Und wenn ich es recht bedenke, stand mir auch gestern eigentlich nur der Kopf danach, die Frau an mich zu bringen. Den Mann wollte ich nach Möglichkeit schonen. Aber auf der Yamashina-Straße war das nicht zu machen. Ich musste sie vom Weg abzubringen versuchen. So habe ich mir also eine Liste ausgedacht. Ich nahm mir vor, das Ehepaar in den Bergwald zu locken. Das gelang mir auch ganz mühelos. Ich wurde ihr Reisegefährte. Ich sagte freundlich zu ihnen, dort drüben auf dem Berg gibt es einen alten Grabhügel. Ich habe ihn einmal versuchsweise aufgebrochen und eine Menge alte Spiegel und Schwerter darin gefunden, die ich dann heimlich in einem dunklen Gebüsch des Berges versteckte. Wenn ihr sie haben wollt, werde ich euch alles billig verkaufen. Und willst du uns weismachen, der Mann habe dir Vertrauen geschenkt? Zuerst war er misstrauisch. Er zog gar nicht zimperlich gleich sein Schwert aus der Scheide. Aber dann... Sehen Sie, so blind macht die Habsucht die Menschen. Eine Stunde später jedenfalls führte das Ehepaar sein Pferd den Bergweg hinauf, zu dem Gestrüpp, von dem sie glaubten, der Schatz sei darin versteckt. Und sie folgten dir beide in das Gestrüpp? Wo blieb das Pferd? Bei der Frau. Der war das Gestrüpp dort zu dicht. Sie stieg nicht einmal ab. Sie sagte, sie werde da auf uns warten. Es ging mir alles nach Wunsch. Den Mann trieb die Gier vor mir her, die Frau blieb zurück. In dem Gestrüpp wachsen eine Strecke lang nur Bambusse. Dann kommt man ungefähr 50 Meter vom Bergweg entfernt zu einer kleinen Lichtung. Da stehen einige Zedern. Und dort hast du den Mann erschlagen. Ich sagte Ihnen doch, mir war gar nicht danach. Ich wollte die Frau. Und dazu musste ich ihn loswerden. Er war dumm genug, es mir einfach zu machen. Als wir die ersten Zedern erblickten, log ich ihm vor, der Schatz sei bei einer der Zedern vergraben. Völlig kopflos rannte er hinaus auf die Lichtung. Ich hinter ihm her. Das war der Augenblick, auf den ich gewartet hatte. Kurz bevor wir die Zeder erreichten, fiel ich über ihn her und schlug ihn zu Boden. Und er hat sich nicht gewehrt? Natürlich hat er sich gewehrt. Er war sogar ziemlich kräftig und ein tapferer Bursche. Aber ich hatte ihn zu sehr überrascht. Bevor er sich richtig gefasst hatte, war er schon an die Wurzeln der Zeder gefesselt. Womit? Mit meinem Strick. Einen Strick trage ich immer bei mir zum Erklettern von Mauern. Der Mann hat nicht geschrien? Selbstverständlich habe ich ihm den Mund mit Bambusblättern gestopft. Mehr war nicht zu tun. Nachdem ich ihn so wehrlos gemacht hatte, ging ich zurück zu der Frau und sagte, sie solle sofort kommen. Ihrem Mann gehe es plötzlich nicht gut. Ich muss wohl nicht besonders betonen, dass sie auf die Geschichte hereinfiel. Sie kam besorgt, nahm den schirmförmigen Basthut ab und ließ sich von mir an der Hand durchs Gebüsch ziehen. Freilich, als sie ihren gefesselten Mann sah, verdammt. Bis heute habe ich noch keine so hitzige Person gesehen wie diese Frau. Als sie ihn sah, zog sie blitzschnell einen Dolch aus ihrem Kleid. Wäre ich nur ein bisschen unaufmerksamer gewesen, sie hätte mich von der Seite her glattweg erstochen. Aber schließlich bin ich ja Tayumaru. Ich sah nur das Blink und wich sofort aus. Trotzdem hätte sie mich um ein Haar noch verletzt. Mit einiger Mühe gelang es mir, ihr den Dolch aus der Hand zu schlagen. Ich wollte einer Frau gegenüber das Schwert nicht gebrauchen. Sie war wie eine Katze. Sie fauchte, kratzte, biss. Aber ohne Waffe wurde sie doch meine Beute. Ich zwang sie, mir gefügig zu sein. Ohne ihren Mann zu töten. Wie ich es mir vorgenommen hatte. Und ich hatte auch jetzt noch nicht die geringste Lust, ihn zu töten. Ich wollte, nachdem ich die Frau besiegt hatte, die weinend da lag, nichts weiter als mich davon machen. Da sprang sie aber wie verrückt auf mich zu und klammerte sich fest an meinen Arm. Wie abgerissen hörte ich sie sprechen. Einer von euch beiden muss sterben, entweder du oder mein Mann. Ich halte es nicht aus, vor zwei Männern in Schande weiterzuleben. Ich will bei dem bleiben, der überlebt, wer es auch sei. Und da bekam ich auf einmal Lust, ihn zu töten. Das kommt Ihnen sicher gemein vor. Aber Sie hätten das Gesicht der Frau sehen müssen in dem Augenblick. Ihre funkelnden Augen. Als ich in diese Augen sah, überkam mich das unstillbare Verlangen, sie zu meinem Weibe zu machen. Ich dachte nur noch daran, mit ihr zu leben. Das war keine Gier. Meine Gier war gestillt. Hätte mich nur Begierde getrieben, dann hätte ich die Frau jetzt niedergestoßen und wäre geflohen. Dann hätte ich auch den Mann nicht mit dem Schwert umgebracht. Aber als ich im dunklen Gebüsch die glühenden Augen der Frau sah, konnte ich nicht anders. Ich musste ihn töten! Du gingst also hin und stießest ihm das Schwert in die Brust. Ein gemeiner Meuchelmord. Das hat Tayumaro nicht nötig. Ich band ihm die Fesseln auf und wollte ihn reizen, aber er wartete gar nicht erst ab. Bleich vor Wut, ohne ein einziges Wort zu verlieren, zog er sein Schwert und stürzte sich auf mich. 23 Mal hat er mit mir die Waffe gekreuzt. Mehr als 20 Mal hat das kein anderer getan. Dann traf ich. Er fiel. Er war ein tapferer Gegner. Und die Frau tat währenddem nichts. Sah zu, ohne etwas zu tun. Die Frau hatte ich während des Kampfes vergessen. Wenn man kämpft, denkt man nur an den Kampf. Als er zu Ende war, war sie nicht mehr zu sehen. Ich durchsuchte das ganze Zederngebüsch. Sie war spurlos verschwunden. Ich blieb stehen und lauschte. Aber ich hörte nur das letzte Röcheln des Mannes. Vielleicht, dachte ich, ist sie geflohen, um Hilfe zu holen. Das könnte gefährlich für mich werden. Also nahm ich dem Sternen Schwert, Bogen und Pfeil ab und ging wieder zum Bergpfad. Dort graste noch friedlich das Pferd. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben Köcher, Bogen und Pfeile bei dir gefunden. Wo ist das Schwert, das du dem Mann nahmst? Das habe ich verkauft, noch vor der Stadt. Du weißt, dass du sterben musst. Auf Sterben war ich immer gefasst. Wo also ist die Frau? Ich habe gesagt, was ich weiß. Während dieses Verhörs waren Abscheu und Staunen in mir langsam der Trauer gewichen. Ich weiß, dass ich mich fragte, ob dieser Tayomaru nicht recht gehabt habe mit seiner Herausforderung, wer wohl verworfener sei, er oder ich, er oder die Macht, die ich repräsentierte. Die Frage, was uns das Recht gibt, zu richten in all unserer Unvollkommenheit, hat mich mein Leben lang ständig beschäftigt. In diesem Augenblick wuchs sie sich aus zu meinem eigenen Fall. Ich stand vor mir selbst. Ich war Gerichteter und Tribunal. Auch jetzt ist sie nicht zur Ruhe in mir gekommen. Sie verliert nur in der Nähe des Todes an Schärfe. Was den wahren Gang der Ereignisse betrifft, über die ich als Richter zu urteilen hatte, so sah ich mich weit von jeder Klarheit entfernt. Konnte man ihm trauen, diesem Tayomaru? Die Art, wie er seine Untaten zugab, hatte etwas Entwaffnendes. Aber das Verhalten der Frau, war es verständlich, so wie er es dargestellt hatte? Oder verbarg sich in seiner Erzählung nicht noch ein Geheimnis, etwas Untergründiges, Dunkles, das ich zu wittern begann? Als ich erfuhr, im buddhistischen Kloster von Kiyomizu-dera sei die junge Frau aufgetaucht und habe gebeichtet, hoffte ich auf sie. Und diese Hoffnung verband sich merkwürdig mit meinem eigenen Problem. Es fiel mir schwer, sie zum Sprechen zu bringen. Als sie endlich sprach, hielt ich mich deshalb, obwohl das viel Geduld erforderte, mit Fragen zurück. Nachdem mir der Mann Gewalt angetan hatte, blickte er frech meinen gefesselten Mann an und lachte höhnisch. Wie war das beschämend für meinen Mann. Aber wenn er sich erregte, bissen sich die Fesseln nur tiefer in seine Glieder. Ich stürzte auf ihn zu, nein, ich wollte auf ihn zustürzen, da wurde ich plötzlich von diesem Schurken mit dem Fuß niedergestoßen. Und eben in diesem Augenblick sah ich, ja, ich sah in den Augen meines Mannes einen unbeschreiblichen Glanz. Wenn ich mich an diesen Glanz in seinen Augen erinnere, schaudere ich noch jetzt. Mein Mann, der kein Wort sprechen konnte, weil ihm der Mund mit Bambuslaub vollgestopft war, teilte mir alles, was er dachte und was er empfand, durch diesen Ausdruck seiner Augen mit. Es war weder Zorn noch Schmerz, was darin glänzte, nur Verachtung. Dieser Blick meines Mannes traf mich mehr als der Fußtritt des Schurken. Ich sank auf der Stelle ohnmächtig hin und stieß, schon halb bewusstlos, noch einen Schrei aus. Als ich wieder zu mir kam, war der Mann im dunkelblauen Jagdanzug verschwunden. Mein Mann lag noch gefesselt an den Wurzeln der Zeder. Ich kniete mich mühevoll auf die abgefallenen Bambusblätter und sah ihn unentwegt an. Aber sein Blick war noch immer kalt auf mich gerichtet. Ich bemerkte sogar Hass auf mich in dieser kalten Verachtung. Wie mir dabei zumute war, kann ich nicht erklären. Ich stand taumelnd auf und trat auf meinen Mann zu. Du, sagte ich, Liebe, da es nun einmal geschehen ist, kann ich nicht mehr mit dir zusammenleben. Ich bin entschlossen zu sterben, aber du sollst mit mir sterben. Du hast meine Schande mit deinen Augen gesehen. Ich kann dich nicht allein in dieser Welt zurücklassen. Das sagte ich zu ihm mit letzter Kraft. Mein Mann sah mich trotzdem immer noch voll Ekel an. Mir brach fast das Herz. Doch suchte ich, zitternd vor Schmerzen, das Schwert meines Mannes. Ich fand nichts, weder Schwert noch Bogen noch Pfeile konnte ich finden. Vermutlich hatte alles der Räuber geraubt. Da stieß ich glücklicherweise mit den Füßen an meinen Dolch. Ich hielt ihn hoch und sagte noch einmal zu meinem Mann, »Jetzt gib mir dein Leben, o Liebste. Gleich folge ich dir.« Als er das hörte, bewegten sich seine Lippen. Da sein Mund noch immer verstopft war, konnte ich kein Wort verstehen. Nur der Bewegung seiner Lippen las ich ab, was er sagte. »Töte mich«, sagte er nur, noch immer voll Abscheu. Ich stach ihm, wie im Traum, einmal zustoßend gerade ins Herz. Dabei muss ich wieder das Bewusstsein verloren haben. Als ich endlich umherblickte, hatte mein gefesselter Mann schon längst kein Leben mehr in sich. Durch das Gezweig der Zedern fiel ein Strahl der Abendsonne auf sein bleiches Gesicht. Ich nahm dem Leichnam die Fesseln ab und dann... Ja, was machte ich dann mit mir selbst? Ich habe keinen Mut mehr, noch davon zu erzählen. Mich umzubringen, fehlte mir jedenfalls die Kraft. Einmal stieß ich mir den Dolch in den Hals. Dann habe ich mich in den Teich am Fuße des Berges geworfen. Ich versuchte noch anderes und bin doch immer noch am Leben, unfähig zu sterben. Ich kann, solange ich lebe, nie wieder stolz sein. Eine so feige wie mich muss auch die Gottheit der Barmherzigkeit verlassen haben. Was soll ich nun tun? Von einem Räuber geschändet, Mörderin meines Mannes. Was soll ich denn jetzt noch tun? Was soll ich? Was soll ich nur tun? Nun lag der Fall dunkler denn je. Erschütterung soll einem Richter nicht fremd sein, aber er soll ihr auch nicht unterliegen. Argumente sprachen für diesen und jenen, für diese und jene Version. Welch ein Gewebe, in das die Wirklichkeit uns verwebt. Nun war ich schon selbst ein Teil des Gespinstes geworden, dessen Fäden den Toten, die Frau und diesen Tayomaru verbanden. Aus wem sprach die Wahrheit? Erfahrung sagte mir, dass Wahrheit sich immer mit Lüge verbindet. Doch wer hatte den Mann nun getötet? Die Frau? Tayomaru? Und was konnte ihn oder sie nur bewegen, sich schuldlos zu einem Mord zu bekennen? Man riet mir, den Geist des Toten zu Rate zu ziehen. Wir glauben an Kräfte, die es dafür begabten Menschen gestatten, dem schon entfliehenden Geist eines Verstorbenen noch einmal menschliche Stimme zu leihen. Wer sagt allerdings, dass eine solche Beschwörung wirklich gelingt, dass sich nicht fremde Elemente einmischen? Und wenn sie gelingt, ist der Geist eines Toten tatsächlich von allen Schlacken befreit? Spricht nicht doch auch aus ihm noch das verlorene Leben, ein Nachklang von Zorn, Enttäuschung, Gram oder Verachtung? Immerhin, wir bemühten die beste Wahrsagerin, die uns im weiteren Umkreis bekannt war. Aus ihrem Zeremoniell, das ich nicht ohne Unbehagen verfolgte, stieg die Stimme des Toten. Nachdem der Räuber meiner Frau Gewalt angetan hatte, setzte er sich hin und fing an, sie zu trösten. Ich konnte natürlich nicht sprechen, der Mund war mir verstopft und ich war mit allen Gliedern an den Fuß der Zeder gefesselt. Doch winkte ich meiner Frau mit den Augen zu, nimm das, was er sagt, nicht ernst. Alles, was er sagt, ist erlogen. Das wollte ich ihr irgendwie mitteilen. Aber meine Frau saß mutlos auf den abgefallenen Bambusblättern und blickte unverwandt auf ihre Knie. Es schien mir, als wäre sie gänzlich in die Worte des Räubers vertieft. Ich wand mich vor Eifersucht. Er dagegen schmeichelte ihr ununterbrochen mit süßen Worten. Nachdem du dich mir einmal hingegeben hast, sagte er, kannst du mit deinem Mann nicht mehr auskommen. Wäre es nicht besser für dich, von nun an mit mir zu leben? Schließlich ging er in seiner Unverschämtheit so weit zu sagen, er habe getan, was er tat, nur weil er sie liebe. Als der Räuber das zu ihr sagte, hob sie das Gesicht, wie durch Zauber gebannt. Ich habe meine Frau nie so schön gesehen wie in diesem Augenblick. Aber diese schöne Frau, was hat sie da vor ihrem gebundenen Mann, was hat sie dem Räuber geantwortet? Wenn ich jetzt auch in der dunklen Sphäre zwischen oberer und unterer Welt unstet umherirre, daran kann ich mich immer noch nicht erinnern, ohne in Zorn zu entbrennen. Sie sagte, ja wirklich, sie sagte, nimm mich mit, wohin du willst. Aber das ist nicht alles, was sie getan hat. Wäre das alles, quälte ich mich weniger hier in der Dunkelheit. Als meine Frau mit ihm Hand in Hand, wie traumverloren, aus dem Wald gehen wollte, zeigte sie plötzlich erbleichend auf mich an den Wurzeln der Zeder. Töte ihn, schrie sie. Ich kann nicht mit ihr leben, wenn er am Leben bleibt. Töte ihn! Wieder und wieder wie wahnsinnig schrie sie, töt ihn! Dieses Wort stürzt mich noch jetzt wie ein Sturmkopf über tief in unendliche Nacht. Hat je ein Menschenmund solch abscheuliche Worte gesprochen? Sind je solche abscheuliche Worte an Menschenohren gedrungen? Ist je ein solch... Als der Räuber die Worte hörte, wurde selbst er bleich. Schreiend klammerte sie sich fest an seinen Arm. Töte ihn! Der Räuber sah sie an und antwortete nichts. In diesem Augenblick stürzt meine Frau wie gefällt zu Boden, in das abgefallene Laub. Ganz ruhig kreuzte der Räuber die Arme und sah zu mir herüber. Was meinst du? Was soll mit ihr geschehen? Soll ich sie töten? Ja oder nein? Du brauchst nur zu nicken. Wie? Soll ich sie töten? Allein deswegen, wegen dieser Worte, will ich ihm seine Untat verzeihen. Während ich ich noch zögerte, stieß meine Frau einen Schrei aus und sprang plötzlich in den Grund des Waldes hinein. Der Räuber sprang ihr im gleichen Augenblick nach, aber nicht einmal am Ärmel konnte er sie ergreifen. Ich sah dies alles wie in einem gespenstischen Traum. Nachdem sie entflohen war, nahm der Räuber Schwert, Pfeile, Bogen und Köcher und näherte sich mir, um meine Fesseln aufzuschneiden. Wie heute dir, so morgen mir. Ich erinnere mich jetzt noch, dass er das vor sich hin sagte und aus der Lichtung verschwand. Darauf wurde es ganz still, überall, bis auf ein Schluchzen, der mich verwundert lauschte, während ich den Strick aufband. Es war mein eigenes Schluchzen. Ich merkte es bald. Endlich stand ich müde auf von den Wurzeln der Zeder. Vor mir blinkte der Dolch, den meine Frau hatte fallen lassen. Ich nahm ihn und stach mir ins Herz. Ein warmer Blutstrom stieg mir hinauf in den Mund, aber ich fühlte keinen Schmerz mehr. Nur mein Herz wurde kühl, immer kälter. Und ringsum wurde es stiller und stiller. Hier über dem Wald im Schatten des Berges singt nicht ein einziger Vogel. Nur der Sonnenschein spielt einsam um die Kronen von Zeder und Bambus. Aber auch er wird immer fahler. Schon kann ich auch Zeder und Bambus nicht mehr unterscheiden. Ich bleibe liegen, von tiefer Stille umgeben. Da kommt einer mit verstohlenen Schritten zu mir. Ich will mich zu ihm wenden, doch es dämmert schon tief um mich her. Einer, ich weiß nicht wer, zieht mit seiner Hand den Dolch aus meinem Leib. Noch einmal strömt mir das Blut in den Mund. Es ist wahr. Der Dolch wurde nicht bei der Leiche gefunden. Aber wie viele Möglichkeiten der Aufklärung gibt es auch dafür? Die Neugier, das Richtergespür ist mir mehr und mehr abhanden gekommen. Ich frage heute nicht länger, wer hatte Recht im Sinne des Gesetzes? Wer war der Mörder? Wer war der Schuldige? Wir alle sind in ein Netz von Rätseln und Leidenschaften verstrickt. Ich suche nach dem Grund, aus dem die Leidenschaften aufsteigen. Und der sie zurücknimmt. Ich suche nach dem Blitz, der ihn erleuchtet. Aus dem Blick eines Auges, aus der Blüte, die dem Holz eines Baumes entspringt, aus dem Widerschein des Lichts auf dem Rücken der Wellen, aus schuppigem Fischleib sprüht manchmal der Funke, von dem ich ahne, er ist ein Teil jener ungeheuren Erleuchtung, in der aufzugehen der Tod mir vielleicht gewährt. Thank you. Sie hörten Rashomon, Hörspiel von Walter Hilsbecher, nach der gleichnamigen Novelle von Ryunosuke Akutagawa. Die Personen und ihre Sprecher waren Richter Kurt Lieck, Holzfäller Robert Radke, Wanderprediger Hannes Tannert, Gerichtsdiener Heinz Rabe, alte Frau Clara Wahlbröll, Tayomaru Räuber Wolfgang Reichmann, junge Frau Inge Bahr, Geist des Samurai Gerd Westphal, Ton Fred Bürk, Schnitt Anneliese Becker, Regieassistenz Peter Paul Schulz, Regie Peter Schulze-Rohr. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1962.